Im Spätherbst 2020 fand in Leipzig eine Wochenenddiskussion zu den Ideen Abdullah Öcalans statt. Zu Gast war Reimer, der Übersetzer der Bücher Abdullah Öcalans ins Deutsche und Mitglied der Initiative Freiheit für Öcalan. In 6 Blöcken wurde auf unterschiedliche Facetten grundlegender Gedanken eingegangen. Die Veranstaltung wurde aufgenommen und in 5 separaten Dateien nun veröffentlicht. Da allen TeilnehmerInnen versprochen wurde, ihre Stimmen nicht mitzuveröffentlichen, wurden ihre Beiträge von uns paraphrasiert und neu eingesprochen. Wir hoffen, wir sind mit Sorgfalt allen Menschen bestmöglich gerecht geworden. Die anschließende Veröffentlichung war nicht die Intention des gesamten Formats. Das lässt sich an den Hintergrundgeräuschen und den teilweise nicht eingebetteten Diskussionen nachvollziehen. Wir hoffen trotzdem, dass die Tonspuren Menschen einen Einblick in die Gedankenwelt Abdullah Öcalans eröffnen und Lust auf eine kritische Auseinandersetzung mit ihm und der Freiheitsbewegung im kurdisch-arabischen Raum machen. Alle Dateien findet ihr auf allesallen.noblogs.org. Viel Spaß! In der 5. der insgesamt 5 Dateien geht es um die Frage des Patriarchats. Was meint Öcalan damit, wenn er sagt, er wolle den Mann töten? Ich habe den Mann getötet. Ich glaube, die Einleitung war davon, dass er das Bild des Ehemanns im Mann töten wollte. Das ist dann später nochmal anders gefasst worden, also unter der Überschrift, den Mann töten ist ein Prinzip des Sozialismus, das Recht zum Prinzip erhoben. Das ist natürlich eine sehr prägnante und berühmte Formulierung. Das ist aus einem Interview mit einem türkischen linken Journalisten. Ich bin nicht sicher, ob das tatsächlich aus der Aufnahme war, ist aber auch nicht wichtig. Das eine ist, das so ein bisschen historisch einzuordnen. Also das ist eben aus der zweiten Hälfte der 90er Jahre, wo es schon eben auf Anregung von Öcalan diese autonomen Fraueneinheiten gegründet worden sind innerhalb der Guerilla. Also dass Frauen dann nicht mehr männlichem Kommando unterstanden haben. Oder halt quasi theoretisch gemischtem Kommando, was halt in de facto dann meistens eher Männer war. Und deswegen ihre gesamten Strukturen komplett selbst organisiert haben. Also von der materiellen Versorgung, von der Logistik, bis hin zu dem Wählen von den Kommandantinnen und den ganzen Organisierungsstrukturen. Also dass die Lager auch räumlich getrennt waren und so. Das war sozusagen schon etabliert und dann ging halt die Diskussion darüber weiter und was Öcalan eben gemacht hat, war der Versuch, diese Strukturen zu stärken und die Kritik dagegen abzuwehren, also Kritik ans Grab, und das halt, indem er insbesondere sozusagen die Männer kritisiert hat und versucht eben da die Analyse zu vertiefen, was ist das eigentlich mit dieser Männlichkeit. Das ist sozusagen der historische Zusammenhang, also dass er versucht hat, den Raum aufzumachen, den Raum breiter zu machen für die Selbstorganisierung von Frauen. Und das sollte hingehen, also das Ziel war sozusagen bis zum Ende der 90er Jahre dann auch die politischen Strukturen autonom zu organisieren. Das heißt außerhalb der oder neben oder zusätzlich zur Arbeiterpartei Kurdistans dann auch eine Frauenpartei zu haben. Also außer den autonomen militärischen Strukturen eben auch autonome politische Strukturen zu haben. Und das hat er dann nachher, das ist sozusagen nicht wirklich erfolgt, da gab es halt die Arbeit in Vorbereitung zu und eben vor seiner Verschleppung war das nicht vollendet. Er hat das dann immer, also in Haft dann immer als sein unvollendetes Projekt beschrieben. Es ist dann auch gemacht worden, es ist dann eine Frauenpartei gegründet worden und die damals die PJKK, also die Arbeiterinnenpartei Kurdistans, oder die Partei der arbeitenden Frauen Kurdistans, und das hat eine bestimmte Entwicklungen durchgemacht, also es ist ein paar Mal die Strukturen verändert worden bis heute. Aber hat auf jeden Fall seitdem auch sehr viel Schwung auch bekommen. Also hat sehr viel an Momentum und Kraft gewonnen. Diese Bewegung ist halt mittlerweile sehr viel besser auch etabliert. Also dass halt die gesamte Bewegung sozusagen auch dahinter steht, kann man sagen. Das war am Anfang überhaupt nicht so. Er hat da seinerzeit relativ viel zu gesagt, also es taucht viel in diesen Diskussionen damals auf. Ich bin da allerdings, muss ich ehrlich zugeben, nicht so ganz firm. Ich kann so ein bisschen vielleicht erst nochmal reinbringen, was tatsächlich in den Büchern drin ist und auch an die Diskussion jetzt anschließend von vorhin. Wir haben ja viel über nicht die Menschen und die Gesellschaft und so die Geschichte der menschlichen Gesellschaften gesprochen. Er versucht halt konkret zu fassen, ja, was passiert ist, wie die Hierarchien in die Gesellschaft reingekommen sind. Und für ihn spielt da die zentrale Rolle eben das Patriarchat. Das heißt, es sind nicht irgendwie die Menschen gewesen, die dann angefangen haben, sich irgendwie hierarchisch zu organisieren, sondern es ist eben gegen eine Ordnung, die um die Frau herum organisiert war, also wo diese Prinzipien von Leben weitergeben und sorgen und nähren und gerecht teilen, die nach diesen Prinzipien organisiert waren, ist nieder, also das System ist angegriffen worden, es ist niedergeworfen worden und es sind eben patriarchale Strukturen etabliert worden. Das heißt, es gibt nicht einfach nur die Menschen und die Gesellschaft, sondern es gibt handelnde Figuren, nämlich Männer, die das gemacht haben. Und weil man das natürlich so ganz genau historisch nicht fassen kann, also sozusagen nicht der edle Wilde von Rousseau ist halt genauso eine historische Metapher, im Prinzip wie der Mensch, ist dem Menschen ein Wolf, das ist halt auch eine Metapher so, also von der anderen Seite. Und bringt halt Öcalan dann eine Metapher rein, die er nennt den starken und listigen Mann. Das bedeutet ein Zusammenwirken von verschiedenen männlichen, ich weiß nicht, ob das auch Archetypen nennt, aber halt so sinnbildlichen Figuren, die verschiedene Funktionen in der Gesellschaft übernommen haben. Das ist zum einen sind das politische oder administrative Funktionen. Das heißt, kann man sich halt vorstellen, so angefangen mit so Dorfältesten oder halt so politischen Leitungsfiguren, was sich dann halt weiterentwickelt. Also wenn man halt anguckt von diesen ersten Anfängen von solchen Hierarchien, bis hin zu staatlichen Strukturen, was dann halt wird zum König quasi oder später dann zum Imperator oder so. Also halt die politische und administrative Funktion von jemandem, der die organisatorisch quasi die Geschicke der Gemeinschaft beeinflusst. Und dann zweitens eine militärische Figur, also ausgehend von organisierten Gruppen bewaffneter Menschen, also halt so Jagdeinheiten, die dann zu also Jagdeinheiten sind ja nicht institutionalisiert, sondern die bilden sich halt, wenn gejagt wird und lösen sich danach wieder auf. Und die institutionalisieren sich dann zunehmend bis man halt in Staaten permanente bewaffnete Gruppen hat. Also so Marke Polizei und Militär, die halt verwoben sind mit der Verwaltungsmacht, also mit dem König oder der Staatsmacht quasi, also Teil davon sind. Und das Dritte ist, dass die ideologischen Funktionen, also die sinnstiftenden Funktionen in der Gemeinschaft von Männern verstärkt übernommen werden. Das ist wahrscheinlich auch der Bereich, sozusagen in Klammern, das spielt für diese Metapher nicht so die wesentliche Rolle, aber das sind eigentlich die Funktionen, wo das am längsten quasi umstritten war, dass das Männer übernehmen. Also es hat halt keine, also aus staatlicher geschriebener Geschichte gibt es halt keine bewaffneten Frauengruppen oder Königinnen, die im Alleingang, also außer in Ausnahmefällen, vielleicht in Ägypten und so, aber halt so Königinnen, die halt so Staaten gegründet hätten oder so. Nicht? Aber es gibt halt sehr lange Priesterinnen, die die Verehrung von bestimmten Göttinnen, die sich auch explizit gegen männliche Gottheiten richten. Also da auf der ideologischen Ebene hat sozusagen dieser Kampf am längsten noch gedauert. Zum Beispiel Schamanismus, was halt in häufig vorstaatlichen Gesellschaften eine wichtige Rolle spielt, also die Verbindung über Tänze, Musik, Drogen, irgendwie seherische Funktionen, also die Herstellung zur Verbindung von Menschen und Tieren und anderen Seelen, Seelen von Verstorbenen und so. Das ist auch wahrscheinlich ursprünglich eine von Frauen übernommene Funktion. Es gibt dieses wunderschöne Schamanengrab im Landesmuseum da in Halle. Also sehr, sehr eindrucksvoll auch. Und das ist dann aber auch von Männern übernommen worden, bis hin eben zu den Priestern in den sumerischen Tempeln, den Priestern in den ägyptischen Tempeln und auch die in der weiteren Geschichte halt die wesentlichen ideologischen Funktionen, also die sinnstiftenden Personen in hierarchischen und staatlichen Gesellschaften waren halt dann zunehmend und dann bald ausschließlich auch Männer. Und dieses Dreieck oder dieses Trio oder diese Trias von verschiedenen Funktionen, die in wechselnden Zusammensetzungen von Männern besetzt werden, also wechselnde Zusammensetzungen, weil natürlich auch manchmal der König ist halt manchmal auch der Oberbefehlshaber der Armee oder keine Ahnung, der General putscht und wird dann König und nicht, oder es gibt Priesterkönige, also dass der König gleichzeitig der oberste Hohepriester ist oder so. Auf jeden Fall, das nennt in der Kombination, nennt Öcalan als Metapher der starke und listige Mann. Also listig, weil er eben Pläne schmiedet, intrigiert, versucht, seine Macht auszubauen, dabei alle möglichen Arten von Verschwörungen und Komplotten gegen konkurrierende Strukturen anwendet, bis er halt in der Lage ist, entweder alleine oder im Verbund mit anderen eben Macht bei sich zu konzentrieren, die halt vorher so, also in dieser Form in matriarchal oder frauenzentrierten oder matrizentrischen oder wie man das nennt, Gesellschaften und Gemeinschaften so nicht existiert hat. Also das ist ein Vorgang, den man nicht zeitlich nicht exakt fassen kann. Das ist in jeder Gesellschaft irgendwie ein bisschen anders natürlich abgelaufen. Das hat sich auch über einen langen Zeitraum hingezogen. Aber es ist sozusagen eine Bewegung, die irgendwie stattgefunden hat und von der die Staaten halt nur so einen Endpunkt darstellen, die aber trotzdem irgendwie konkret ist. Also deswegen führe ich das jetzt so breit aus, ist halt nicht irgendwie, dass irgendwie sich die Menschen entschlossen haben, eben hierarchisch zu leben oder so, sondern es ist halt eine quasi eine Kampfbewegung von Männern, die über einen langen Zeitraum dann irgendwie erfolgreich war, gegen das vorher bestehende System. Und wo Öcalan sich ganz besonders, also einmal, ich versuche das halt nachzuzeichnen, wie das halt so ungefähr funktioniert, wohl funktioniert hat. Und auf der anderen Seite guckt er sich, sucht er die Spuren von dem Widerstand dagegen, weil er sagt, wenn es halt so eine Kampfbewegung oder so ein Konflikt gibt, wo halt dann eine Seite obsiegt, muss es halt auch eine Gegenbewegung, Widerstände geben. Und da wird er halt in den sumerischen Mythen zum Beispiel, finde ich, also da gibt es ganz viele Erzählungen von so Konflikten. Also von Göttin gegen Götter, die sich halt darum streiten, wem die ganzen kulturellen Errungenschaften der Gesellschaft zum Beispiel gehören. Und er sagt halt, nicht die Göttin, die Inanna, sagt dann halt, das sind meine und du hast sie mir geraubt. Und sie trickst dann halt auch und macht auch eine Intrige und nimmt sie wieder zurück quasi. Und also jedenfalls wird der Konflikt da sichtbar in dem und verschiedenen anderen Mythen. Das ist so ein Ding, was er quasi später dann entwirft, um das historisch auch fassbar zu machen, das Patriarchat. Und sagt, das ist eben wesentlich zu verstehen, also historisch, als die Grundlage, die halt auch quasi vor der geschriebenen Geschichte, also vor diesen historisch fassbaren, also die sozusagen direkt durch schriftliche Quellen fassbaren staatlichen Organisationen irgendwo stattgefunden hat, sodass das Patriarchat eigentlich schon weitgehend durchgesetzt ist, obwohl die Kämpfe noch ein paar tausend Jahre so weitergehen. Und das muss man halt gut verstehen, wenn wir von nicht klassenlose Gesellschaft und Abschaffung von staatlichen Hierarchien und so weiter sprechen, wenn wir diesen Ursprung des Staates aus dieser Bewegung heraus, die auf dem letztlich den etablierten patriarchalen Strukturen in diesen drei Bereichen aufbaut, nicht verstehen, dann können wir das auch nicht wieder loswerden. Also können wir halt auch nicht sagen, wir schaffen den Staat ab oder so. Das muss man halt ganz, ganz gut verstehen. Und damit erweitert er sozusagen den Hintergrund, auf dem diese Diskussion über das aktuell existierende Patriarchat, also die Prägung von Männern und Frauen, also die Zurichtung von Männern und Frauen in diesem aktuell bestehenden System stattfindet, gibt dem Ganzen halt so einen historischen Hintergrund und einen Bezugsrahmen, nicht, wo man dann halt, also man kann das selbst entschuldigend verwenden und sagen, naja, wir haben halt auch 5000 Jahre Tradition, da kommen wir halt auch nicht so leicht von los, nicht? Und aber andersrum kann man natürlich sagen, ja, es ist halt nur 5000 Jahre, weil es halt viel, viel länger hat die Menschheit halt auch ohne das Patriarchat gelebt und das können wir halt auch wieder abschaffen. Also das ist wieder sozusagen diese Diskussion, ob man halt nicht einen historischen Urzustand definiert und wie weit das dann halt so als Empowerment wirkt, als ein Argument zu sagen, das geht halt auch ganz anders, weil es halt auch schon mal ganz anders war. Diese Diskussion von ihm über die Frage des Mannes hat so diese beiden Elemente, nicht? Also zu gucken, was ist halt aktuell in der Bewegung da, wie kann man den Raum von Selbstorganisierung von Frauen erweitern, sodass Frauen sich selber dann in die Lage versetzen, eben gegen die Erscheinungsform des Patriarchats ganz konkret bei ihren Genossen und bei sich selber zu kämpfen. Also das ist halt auch bei Öcalan ganz stark. Also in dem Video hat er halt kritisiert er halt den Mann in erster Linie, aber gleichzeitig auch, hat man auch gesehen, gleichzeitig auch die Frau. Er sagt, du bist halt auch, nicht an dir ist halt Genauso wie am Mann halt vieles falsch ist, an dir halt auch vieles falsch und werd dir darüber mal klar. Also wie du dich überhaupt bewegst, wie du halt dich unterwürfig verhältst, wie du so eine unterwürfige Sprache hast und so. Das kritisiere ich, dass du das, damit du das an dir selber siehst und dann in der Lage bist, das kollektiv zu überwinden und dich auch zu verändern. Das ist so, das sind so die beiden Ansätze, wo er mit denen er so arbeitet. Und die Frage war, glaube ich, also gestern habe ich das so ein bisschen rausgehört, so wie definiert er denn den Mann? Oder so war die Frage formuliert. Und das ist halt was er halt so nicht macht. Nicht? Also er versucht halt so eine bestimmte, mit so einer Metapher eine Historie nachzuzeichnen und er kritisiert halt verschiedensten Verhaltensweisen, die halt aktuell sichtbar sind. Er macht aber keine Definition von so ist halt eigentlich der Mann oder so ist eigentlich die Frau, so wäre der natürlich Urzustand oder so. Sondern er sagt, wir müssen sozusagen diese Diskussion führen. Es müssen sich halt Frauen zum Beispiel autonom organisieren, um sich selber dann durch Diskussion und Bildung und klar zu werden, was denn die Auswirkungen von allem sind oder so, um sich selber in die Lage zu versetzen, das zu definieren. Also wer bin ich? Ja, wer sind wir? Und wo wollen wir hin? Wie wollen wir sein? Was wollen wir, dass sich verändert? Und gleichzeitig dann die Männer zu kritisieren, zu sagen halt, das lehnen wir ab, so wollen wir es halt nicht, das geht halt nicht. Und dann, ich betone halt hauptsächlich die Frauen, weil das halt in den Jahren seither auch mehr stattgefunden hat. Also es gibt jetzt wenig so Selbstorganisierung von Männern, die halt sich sehr, sehr aktiv damit auseinandersetzen. Gibt es auch, aber es ist halt sehr, sehr wenig. Es ist halt immer noch leider überwiegend, dass es in der Frauenbewegung stattfindet. Aber sozusagen der Anspruch ist auf jeden Fall auch da, dass ich eben mit Kritik, die kommt und mit diesen ganzen Überlegungen und Kritiken dann auch Männer auseinandersetzen. Das ist halt zunehmend, das ist halt auch zu sehen, also ich beobachte es halt so die letzten quasi 20 Jahre, wie sich das so durchzieht, dass es halt immer breiteren Raum auch tatsächlich einnimmt. Dass es zum Beispiel eben Teil von allen größeren Bildungsveranstaltungen ist, dass sie auf jeden Fall mit der Thematik auseinandergesetzt wird. Ich hatte gestern erwähnt, dass zum Beispiel an der Universität von Rojava halt unabhängig vom Studienfach irgendwie über Genealogie, weil Genealogie auch gelehrt wird und Studienfach ist. Also diese in dem Zusammenhang stattfindenden Forschung, Recherchearbeit, eben die Ergebnisse von dieser Art von Diskussion der Frauenbewegung, also die Frauenbewegung ist dann halt quasi da, die übernimmt da halt diese lehrende Funktion, dann auch wirklich gesellschaftlich vermittelt werden, also auch nicht so ein Teil von irgendwie privates Wissen bleibt oder so, sondern versucht wird, das in die Gesellschaft so reinzutragen. Das ist so ein bisschen der Rahmen, den ich immer so zeichnen würde. Eine Person fragt, ob es in diesem groben Verständnis korrekt ist, anzunehmen, dass sich der Kapitalismus und das Naturverhältnis, das dem zugrunde liegt, aus dem Patriarchat entwickelt haben. Sie fragt außerdem, ob es sich überspitzt also sagen ließe, das Patriarchat sei der Hauptwiderspruch und der Kapitalismus der Nebenwiderspruch. Ja, also so glaube ich nicht. Also Patriarchat der Hauptwiderspruch nicht, weil Hauptwiderspruch, also in dieser Setzung Hauptwiderspruch impliziert ja, dass man sich damit quasi auch hauptsächlich beschäftigen muss, um oder andere Sachen dann vielleicht gerade nicht so wichtig sind oder nicht so viel Energie man da reinstecken muss. Öcalan greift den Begriff Hauptwiderspruch tatsächlich an einer Stelle auf, weil sagt er, also entgegen dem Konzept von der Hauptwiderspruch ist eigentlich der Klassenwiderspruch oder der Klassenantagonismus. Er sagt, nee, der Hauptwiderspruch liegt eigentlich auf der Ebene der Zivilisation. Also dass alles dies insgesamt, was auf dem Patriarchat aufbaut, was wir halt als die sozusagen die bekannte oder nennt das die offizielle Zivilisation, also das, was sozusagen das allgemein übliche Zivilisationsverständnis ist, er bevorzugt dann eher die staatliche Zivilisation, dass das insgesamt im Widerspruch steht zu der demokratischen Zivilisation, die halt in die weiter bestehende Tradition innerhalb aller Gesellschaften ist und zurückreicht eben die Zeit vor der Entstehung von diesen Hierarchien, vor der Entstehung von Staaten, auf all diese Prinzipien, was sozusagen eben, was wir eben als natürliche Gesellschaft diskutiert haben, dass das eben ständig als Gegenpol in einem dialektischen Konfliktverhältnis besteht. Also auf der einen Seite die staatliche Zivilisation, auf der anderen Seite die demokratische Zivilisation. Und da ist dann halt eben überall natürlich ganz stark der Geschlechterwiderspruch drin eingewoben in diesem Widerspruch. Also in all diesen Hierarchieverhältnissen, die eben die Staatssituation bilden. Also ob das jetzt der Militarismus ist, dann ist die Tatsache von Militarismus, dann die Tatsache von Industrialismus, also die Überbetonung von materieller Produktion im Vergleich zum Beispiel zu jeglicher Art von Sorgearbeit und Selbstversorgung. Halt die Warenproduktion ist halt Ergebnis von, also hat halt mit dem Patriarchat zu tun. Die Existenz von Staaten bis hin zu Nationalstaaten hat deswegen mit dem Patriarchat zu tun. Und die Alternative demokratischer Konföderalismus steht halt der demokratischen Gesellschaft näher. Das heißt, es ist, glaube ich, eher so in alles eingewoben, als dass man es sozusagen isoliert da rauszieht und sagt, alles andere jetzt Nebensache und wir kümmern uns jetzt in erster Linie um das Geschlechterverhältnis. Eine Person hakt nach und fragt, ob es also das Ziel sei, nicht mehr von Haupt- und Nebenwiderspruch auszugehen, sondern nur noch von diesem einen Hauptwiderspruch. Ja, kann man ungefähr so sagen. Ja, also es ist bei ihm ja schon so, dass er versucht, wirklich alles mit allem zu verbinden. Nicht? Also das eben nicht isoliert voneinander zu sehen und die Grundlagen festzustellen. Nicht? Also zum Beispiel, ich war jetzt noch gar nicht so über dieses Konzept von es gab dieses berühmte Buch in den 90ern, glaube ich, über die emotionale Intelligenz. Bei diesem Begriff greift er halt auf und sagt, es gibt halt diese abstrakte Intelligenz, die halt alle möglichen, also abstrakte Vernunft, abstrakte Intelligenz, die es ermöglicht, eben von all diesen konkreten und direkt zwischenmenschlichen, mit Emotionen behafteten Sachen zu abstrahieren, um dann halt alle möglichen Sachen zu konstruieren, die mit Menschlichkeit nichts zu tun haben. So, und das ist halt Teil, das können wir alle so, wir können halt alle auch sowohl emotional fühlen und denken als auch abstrakt. Und das abstrakte Denken hat aber so auf lange Sicht und speziell, wenn es dann bis zum Kapitalismus geht, die negativeren Folgen. So, also alles ist sozusagen, es zieht sich überall durch, so, es ist aber alles auch mit allem verbunden, über diese Denkweisen zum Beispiel, über die Strukturen, auf denen das aufbaut. Das ist eben so die Seite, die er mehr betont, als halt ein, ja, glaube ich, kann man kurz vielleicht wirklich so zusammenfassen und sagen, es gibt eine Währung, der ist alles. Gefällt mir ganz gut. Also er reitet nicht so sehr auf diesem Konzept rum, ne? Also von wegen Hauptwiderspruch oder Nebenwiderspruch oder so, das so zu definieren, aber geht schon in die Richtung von so einem sehr allumfassenden Ansatz. Und das soll jetzt aber, also ich meine, ich bin jetzt ja mit den sozusagen irgendwie abstrakten und sehr historischen und sehr umfassenden Konzepten eingestiegen, aber sozusagen die Kritik auch in dem Video und auch was er sonst so gemacht hat, ist natürlich auch mal ganz konkret, ne? Sozusagen innerhalb der Gesellschaft anhand von praktischen Beispielen. Er geht dann immer von den ganz konkreten Sachen aus seinem Dorf aus, dass er das halt als Kind diese wahnsinnige, ohnmächtige Wut gespürt hat, als seine Schwester halt für einen, wie er das sagt, für einen Esel und einen Sack Kartoffeln irgendwie verkauft worden ist, um halt, also verheiratet zu werden und dann einfach weg war, so halt. Oder wenn das halt anderen Mädchen aus dem Dorf passiert ist und er dann, oder überhaupt, wenn die geheiratet haben und auch selbst wenn die im Dorf blieben, der dann nicht mehr mit denen spielen durfte, weil die jetzt halt verheiratet waren. Der halt vorher aber auch mit den Mädchen gespielt hat im Dorf. Also nicht ausgehend von dieser ganz persönlichen, unmittelbaren Wut über diese Verhältnisse, was Frauen da angetan wird, und sagt, ich habe halt mir diese Wut erhalten und versuche eben sozusagen die Frauenbewegung zu unterstützen und zu helfen, die zu organisieren als Waffe gegen diese Verhältnisse, also um darauf zu reagieren. Also er kritisiert auch mal ganz konkret das, was tatsächlich irgendwie in Kurdistan passiert oder wie, in welchem Zustand die Leute sind, wenn sie in die Bewegung kommen. Also was sie halt, was die Männer für natürliche Autorität beanspruchen über Frauen, dass sie glauben, sie könnten denen irgendwie was sagen. Und wie Frauen dann auch gehorchen, wenn ihnen Männer was sagen. Er sagt, du gehorchst doch einfach nicht. Also guck doch an, was passiert hier gerade vor unseren Augen so. Also es geht halt auch mal, das ist ganz kleine, konkrete natürlich, nicht nur jetzt die großen, abstrakten Konzepte, die ich jetzt so skizziert habe. Aber das taucht halt jetzt wenig sozusagen in den Büchern so auf oder nur in so Nacherzählungen. Und das halt auch in ganz vielen diesen Dialogen, von denen jetzt nur ein einziger, also ist quasi, glaube ich, auch der einzige, der so jetzt untertitelt überhaupt so da ist auf Deutsch. Und das ist aber da, also diese Dialoge, die auch auf Videokassetten dann früher so verteilt worden sind und einfach sehr viele Leute gesehen haben, beziehungsweise das ist halt live im Satellitenfernsehen übertragen worden, das haben halt wirklich Leute überall gesehen, solche Art von Reden. Damit hat er halt eben auch ganz direkt gewirkt und überall dann den Frauen da den Rücken gestärkt in diesen ganzen Konflikten, Auseinandersetzungen in der Bewegung und auch in der Gesellschaft, die sich dann alle da auf diese Diskussionen immer beziehen konnten. Das macht halt so, also grundsätzlich dieses Besondere so aus. Er ist halt nicht einfach nur ein Autor, der irgendwie Bücher schreibt, sondern wirklich in ganz direktem Kampf mit einzelnen Leuten und in einer großen Bewegung halt so auf diese Art und Weise auch wirkt. Also ganz direkt über direkte Ansprache von Personen. Kann ja vielleicht so ein bisschen so ein praktisches Beispiel sagen, wie das angefangen hat seinerzeit, dass die Frauenbewegung gesagt hat, okay, wir versuchen das jetzt mal einfach mal ganz praktisch antipatriarchale Erziehung hier durchzuführen. Die haben dann in dem, so Anfang der 2000er, in dem Zentrum der Frauenbewegung, also quasi in den Bergen, halt die Frauenakademie, haben die kleine Gruppen von Männern aufgenommen, also so, weiß nicht, 15 bis 25 Leute oder so, und dann über ein paar Monate dort mit denen halt Bildung durchgeführt, wo halt dann die Lehrenden ausschließlich eben, also außer halt sozusagen in diesem, dass halt alle sich natürlich auch gegenseitig was beibringen, aber halt sozusagen die ganze Bildung organisiert und geleitet haben, waren dann eben ausschließlich Frauen. Es waren in dieser Situation der Männer eine ganz kleine Minderheit, also innerhalb der Akademie, wo halt eine sehr große zahlenmäßige Überzahl von Frauen war. Und es ist halt bei jedem, bei allen Diskussionen ist halt sozusagen die eigene Biografie und das eigene Verhältnis zu Frauen in Familie, in Schule, keine Ahnung, Arbeit, Uni und in der Bewegung dann zur Sprache gekommen, kritisiert worden. Es haben Männer versucht, sich über die eigenen Mechanismen da klar zu werden. Das ist alles auch schriftlich festgehalten worden. Also die ganzen Diskussionen, also über Monate, das sind halt, keine Ahnung, sagen, von der einen Gruppe so ein vierbändiges Ding damals erschienen. Also die ganzen Diskussionen sind so, oder nicht alle, aber sehr, sehr viele von den Diskussionen sind eben auch protokolliert worden. Und das war so ein erster Versuch zu sagen, ja, wie kann das funktionieren, dass wir das auch praktisch angehen, dass sich innerhalb der Bewegung Männer mit der eigenen patriarchalen Prägung aktiv und lang und ausführlich auseinandersetzen. Und was können wir da für einen Erkenntnisgewinn daraus ziehen, was können wir da daraus für eine Erfahrung ziehen, um das weiter zu diskutieren und dann diesen Kampf und auch diese eben antipatriarchale Bildung und Erziehung halt auch gesellschaftlich zu verbreitern. Also das nicht nur sozusagen zu postulieren, der Mann muss sich verändern, sondern ganz konkret nach den Mechanismen zu suchen, wie so eine Bildung funktionieren kann, wie eine Veränderung tatsächlich praktisch organisiert werden kann. Das hat damals so angefangen, ist nicht sehr lange gemacht worden, so ein Zeitraum von irgendwie 2 Jahren oder so, glaube ich, Anfang der 2000er. Und mittlerweile wird das, glaube ich, so nicht mehr gemacht. Und es ist eher so der Versuch, in alle anderen Bildungseinheiten das so einzubauen, also als ein Block oder eine Unterrichtseinheit und es damit dann zu einem integralen Bestandteil von jeglicher Auseinandersetzung zu machen. Aber sozusagen, also auch da finden sicherlich Veränderungen statt, wie das weiterentwickelt wird, also aus der eigenen Erfahrung als Bewegung, halt wie hat es damals funktioniert, was hat sich mittlerweile geändert, nicht wie funktioniert es heute, was für Schwierigkeiten gibt es halt mit dieser Art und Weise des Versuchs, das in die Bildung einzubauen. So ist es halt möglich, dass die Frauenbewegung insgesamt, also als Institution, ihren Einfluss da auch ausbaut und sich nicht zunehmend auch bei den Männern was verändert. Nun fragt eine Person, ob diese Bildungseinrichtungen geschlechtlich gemischt sind, ob es sowohl Bildung wie auch Diskussionstreffen gäbe und ob es in der Bewegung auch explizite Männertreffen gäbe, wo sich nur unter Männern getroffen wird. Also in der Akademie ist es halt so, sowohl als auch. Also es ist halt sozusagen diese, gab dann, keine Ahnung, wenn jetzt die Einheit ist irgendwie, was weiß ich, wenn das Geschichte Kurdistans ist, das ist halt was mit Vortrag und Diskussion und so ist, das wird dann halt zum Beispiel gemischt gemacht, wo dann halt eben die Männer eine Minderheit sind innerhalb dieser Bildungsgruppe, wobei dann, was man so hört, sich gezeigt hat, dass die Männer, egal wie klein die Minderheit ist, sie reden halt trotzdem am meisten. So, es ist halt dann relativ prägnant, wenn es halt nicht so irgendwie 50-50 ist, sondern wenn es halt irgendwie, keine Ahnung, 20 zu 100 ist und sie reden halt so trotzdem am meisten, ist halt relativ auffällig. Und das wird dann halt sozusagen gesehen und kritisiert und analysiert. Dann gibt es halt aber sozusagen welche, wo es halt dann, keine Ahnung, Geschichte des Patriarchats geht oder so, oder irgendwelche anderen Einheiten halt, die finden halt sozusagen getrennt statt. Also in der Frauengruppe und der Männergruppe. Wobei also in dem Fall bei der Männergruppe dann halt immer mindestens eine Frau von der Leitung da ist, die das halt beobachtet. Also selbst wenn sie jetzt nicht irgendwie aktiv eingreift und nicht da die Vortragende ist, aber sozusagen zumindest die Diskussion beobachtet und im Bedarfsfall moderiert oder so. Also dass da halt schon eine Auseinandersetzung nur zwischen Männern stattfindet. Ich weiß tatsächlich nicht, wie das momentan gemacht wird. Es gibt halt schon das immer oder schon seit langem gab es das, dass irgendwie zusätzlich zu, wenn irgendwo ein Treffen ist, dann eben auch noch ein autonomes Frauentreffen dazu gibt, also so einen Abend oder was weiß ich, einen speziellen Tag oder so. Und da war es dann früher so, dass die häufig, dass dann parallel dazu auch so ein autonomes Männertreffen gemacht worden ist, die aber dann häufig nicht so produktiv waren. Also nicht, gab es halt schon, aber als so eine wirkliche Struktur, die halt irgendwie sagt, irgendwie, ne, wir machen quasi als Männerbewegung so, das ist, habe ich bisher noch nichts so von gehört, dass es sowas gibt. Eine Person erzählt von den Informationen, die sie von einer weiblichen Genossin aus der Bewegung bekommen hat. Diese sage auch, dass während der Männertreffen immer auch eine Vertreterin der Frauenbewegung anwesend sei, um vor allem antipatriarchale Reflexionen ein wenig zu begleiten. Ja, aus der Zeit, von wo ich das halt gehört und gelesen und so habe, da war das auf jeden Fall so. Also das war das, was ich meinte, dass selbst wenn halt die Männer dann separat, also getrennt, irgendwelche Unterrichts haben, man das halt immer zumindest eine Frau dann dabei ist. So Mitte der 2010er war das auch immer noch so, dass wenn sozusagen diese autonomen Männertreffen halt parallel zu den Frauentreffen stattgefunden haben, dass da auch immer noch eine Genossin mal war. Nebenan, das ist auch immer noch so. Jetzt erzählt ein Sprecher von den Erfahrungen, die er selbst auf den Männertreffen der Bewegung gemacht hat. Er sagt, es wird noch immer so gehandhabt, dass eine Frau aus der Bewegung mit auf den Männertreffen ist. Sie gibt während der Diskussion nichts vor, sie schaut und hört nur zu und achtet darauf, dass die Diskussion nicht in eine falsche Richtung gerät und Männer beispielsweise anfangen, sich in ihren patriarchalen Handlungen gegenseitig zu stärken. Er erzählt außerdem, dass es neben solchen Treffen auch Treffen gebe, bei denen Frauen sich vorher Fragen überlegen und die Anwesenden auf dem Männertreffen Antworten zu diesen Fragen suchen. Sind die Frauen mit diesen Antworten nicht zufrieden, fordern sie die Männer dazu auf, weiter über die Antworten nachzudenken. Männertreffen gehen deswegen schon mal bis spät in die Nacht. Es gäbe aber auch viel gemischte Bildung, vor allem über patriarchales Verhalten. Er erzählt von Bildungsteilen, in denen Männer Berichte über ihr eigenes Leben und über ihre Beziehungen zu ihren Müttern, Schwestern und Brüdern geschrieben haben und über diese Berichte dann besser reflektieren konnten, wo sich in ihrem eigenen Leben ihr patriarchales Verhalten zeigt. Also ich erinnere mich tatsächlich auch an eine so eine Veranstaltung jetzt hier in Europa, die von einer Gruppe von Frauen als Leitung gemacht worden ist, wo halt dann die Teilnehmer alles Männer waren. Und die haben sich halt auch sehr zurückgehalten, so quasi während der ganzen Tage, wie das lief, und dann halt am Ende dann aber so richtig heftig kritisiert. Also dass halt offensichtlich so echt so überhaupt keine Bereitschaft oder ganz, ganz wenig Bereitschaft da ist, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, also das ganz, dass die Leute sich gegenseitig nicht so angegangen sind, so, also nicht heftig kritisiert haben, sondern es ist einfach so eine, wie sagt man auf Deutsch, so immer so eine, so ein Kompromiss oder so ein, ja, nicht Harmonie, sondern sozusagen so eine, wie sagt man denn, nicht Kompromiss, aber so ein, ja, so ein, Verständnis. ich, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, so eine, keine Ahnung, so ein stillschweigendes Übereinkommen, sich da nicht zu sehr so anzugehen. Und vor allen Dingen aber, was mich da sehr beeindruckt hat an der Kritik, war auch zu sagen, ja, es ist halt, es ist überhaupt keine Begeisterung spürbar. Also wenn wir als Frauen da zusammenkommen und uns über diese, also versuchen uns von diesen, über diese Mechanismen klar zu werden und uns davon zu befreien, da springt halt sofort so ein Funke über und das ist direkt so eine Begeisterung, das ist halt direkt so ein Gefühl von Befreiung. Und für die Männer, also was halt hier in dem Ding irgendwie das so wirkt, ist halt, das ist halt eine fiese, mühselige Plackerei, die halt auch so keinen Spaß macht. Also, dass da überhaupt nicht das Gefühl aufkommt, dass es halt eine Art, also halt sowas, was irgendwie sein muss, so eine lästige Pflicht und nicht so ein Gefühl von so Befreiung aufkommt. Das war so eine ganz scharfe Kritik an dem, was da in den Tagen da passiert ist. Das ist, glaube ich, ganz, also vermutlich so ein bisschen auch repräsentativ dafür, wie das halt immer noch ist, auch bei den Männern in der Bewegung. Also nicht bei allen so, es gibt halt auch ganz großartige Beispiele. Es gibt so eine lange, weiß nicht, ob du das kennst, eine ganz lange Rede von Sheikh Atakan. So, kennst du, naja. Zum Teil auch auf Deutsch übersetzt, weiß nicht, ob das mal kommt irgendwann, aber er halt wird ganz ausführlich sagen da über das Patriarchat, also bei sich und in der Bewegung und was er so erlebt hat und so alles berichtet. Aber das ist halt vermutlich leider immer noch die Ausnahme. Eine Person fügt hinzu, dass es einen kurzen Ausschnitt aus Atakans Buch übersetzt in einer Zeitschrift gibt. Also das ist für alle, die das vielleicht gesehen haben, also weil Atakan ist der, der in diesem, in dieser Doku Bakur oder auch North, also es ist so eine Doku gedreht worden, so ungefähr 2016, 15, 14, ich weiß gar nicht genau, wann die gedreht ist, aber es gibt so einen Dokumentarfilm, der von einem Team von einem Regisseur und einer Regisseurin gedreht worden ist, die halt richtig mit der Guerilla in Nordkurdistan durch die Gegend ziehen. Der auch fürs Kino gemacht worden ist, als erstes Mal, dass quasi richtig so eine richtige PKK-Doku in der Türkei im Kino war. Und da ist einer von den Kommandanten, die da halt auch im Film sehr viel reden, ist halt Herval Atakan. Der ist mittlerweile auch gefallen. Und der ist das, von dem es auch diesen Text gibt. Bakur, also Bakur, ist der Originaltitel. Das Kurdisch heißt Norden. Es gibt eine englisch untertitelte Version. Im nächsten Redebeitrag stellt eine Person fest, dass es auf die von den Frauen gestellten Fragen demnach richtige und falsche Antworten geben muss. Eine Antwort, die gefällt und eine, die nicht gefällt. Sie sieht in dieser Bildungsstrategie die Gefahr, dass sich Männer mit einer Antwort herausmogeln, die nicht ihrer Meinung entspricht, den Frauen aber gefällt. So wäre es für die Männer möglich, aus der Antwortfindung herauszugehen, ohne sich tatsächlich einem anstrengenden, zähen und mühseligen Reflexionsverlauf gestellt zu haben und mit ihrer patriarchalen Grundhaltung in eine gewisse Privatheit zurückzukehren. Dies habe mit Emanzipation nichts gemein. Grundsätzlich ließe sich das generell auf männliche Emanzipation beziehen. Fehle da der Sicherheitsriegel der weiblichen Emanzipation im Privaten, dann könne das Patriarchat seine volle Entfaltung finden. Also es kann ja so jetzt nicht, also ne, sozusagen in dem Zusammenhang, wie du das beschreibst, kann er ja schon deshalb nicht seine volle Entfaltung finden, weil ja, und das ist ja sozusagen auch das, was in dem Film Özcan gesagt hat, ich habe halt sozusagen, ich verhindere das und ich, also ne, es ist ja ein System aufgebaut worden, wo der Mann einfach keinen Zugriff auf die Frau hat, so. Der kann halt dann nicht irgendwie im Privatleben das dann irgendwie ausleben, weil er halt eine Frau unter seiner Kontrolle hat oder ein Paar oder so. Also da ist ja erstmal auf jeden Fall ein Riegel vor. Und aber sozusagen die Prämisse finde ich auch falsch, weil also das unterschätzt so ein bisschen die Frauenbewegung. Also, die sind ja durchaus in der Lage, also wie es auch sonst eine Erfahrung gibt, zu sehen, ob halt eine Selbstkritik über irgendwas jetzt aufrichtig und ausreichend ist, ob da wirklich eine ernsthafte Auseinandersetzung stattfindet oder nicht. Ob da jemand nur versucht, sich mit ein paar Sprüchen irgendwie aus der Affäre zu mogeln. Da ist ja die, also wohl insgesamt alle Genossinnen und Genossen, aber auch insbesondere die Frauenbewegung, kennen ja all diese Mechanismen. Das ist ja sozusagen Teil auch von diesem Bildungsprozess der Frauen. Also, genau das alles sofort reflexartig auch zu erkennen. Also die ganzen nicht Verteidigungsmechanismen, die da einer nach dem anderen aufgefahren werden. Im nächsten Redebeitrag stellt eine Person die Frage in den Raum, wie es möglich wäre, diesen Grundgedanken auf die deutsche Linke zu übertragen, die männlich dominiert ist und in der also die Rahmenbedingungen dazu fehlen. Eine andere Person antwortet darauf und sagt, dass die Frauenbewegung mittlerweile mehr als 40 Jahre Erfahrung hat. Eine Mogelei, wie sie die Person vorher beschrieben hat, würde da auffallen. Außerdem leben Männer und Frauen in der Bewegung ja miteinander und es wird darauf geachtet, dass die Erkenntnisse aus den Bildungskontexten auch im eigenen Leben umgesetzt werden. Auf die deutsche Linke bezogen sagt die Person, dass dort ja noch nicht einmal Kritik am Patriarchat ernst genommen werde. Wie solle da also ernsthaft Selbstkritik stattfinden können? Die primäre Rahmenbedingung, die es dafür bräuchte, sei die Bereitschaft dazu, die Problematik grundlegend zu erkennen. Die Person sagt, Männer würden alles tun, um ihre Männlichkeit zu verteidigen. Wer das nicht erkennen könne, könne diesen Umstand auch nicht bekämpfen. Also ich glaube, die sozusagen, das ist quasi die immer die Standardantwort auf alle solche Fragen, ist halt immer Organisierung. Also es ist halt sozusagen, es ist, also ich kenne aus meiner Vergangenheit in der Linken in Deutschland so, oder auch aus gegenwärtigen Praktiken, dass zum Beispiel, wenn irgendwo ein Sexismusproblem auftritt, dann wird ad hoc ein Gremium gebildet, das sich damit irgendwie auseinandersetzt. So, und das ist aber halt spontan und es geht um ein konkretes Problem und es gibt weder eine gemeinsame ideologische Auffassung, es gibt keine organisationelle Erfahrung dazu, sodass es halt auch jederzeit auseinanderfliegen oder im Misserfolgsfall zur Zerstörung der Gruppe führen kann. So, dass es halt in den 80er Jahren schon die revolutionären Zellen haben sich so zerlegt. So, und das ist halt bis heute quasi nicht gelöst. Und deswegen gehe ich halt auch immer, wenn ich über sowas rede, in der Geschichte. Das ist halt wirklich, es waren 20 Jahre Frauenbewegung, organisierte Frauenbewegung, die sich irgendwie im Krieg und in der Guerilla und alles organisiert haben und 20 Jahre Erfahrung gehabt haben, bis sie an diesen Punkt gekommen sind und gesagt haben, okay, jetzt versuchen wir das mal, so eine Bildung für Männer zu machen. Das heißt, du hast 20 Jahre institutionelle Erfahrung von vielen, vielen hundert selber gut ausgebildeten, in jeglicher Art von gesellschaftlichem Kampf gestellten Frauen, die sich das dann an irgendeinem Punkt zugetraut haben. Und auch Männer, die sich das dann zugetraut haben, dachten, okay, wir versuchen auch das mal. Und jetzt ist halt sozusagen jetzt nochmal so 20 Jahre weiter, beginnt sich das halt nochmal so ein bisschen auszubreiten in Form von Genealogie. Und das ist einfach alles nur dann nur möglich und funktioniert nur deswegen, also trotz dieser ganzen Widerstände, die der Freund ja sehr, sehr schön beschreibt, funktioniert ja auch nur deswegen, weil eben diese organisierte Kraft da ist. Und es nicht dem Geschick und der Genialität der einzelnen Frau oder zwei, drei Frauen überlassen wird, ob sie in der Lage ist, eine Gruppe mit Genossen, wo es komplizierte Beziehungen gibt, weil es Liebesbeziehungen gibt und alle Leute irgendein Verhältnis zueinander haben oder so, ob sie in der Lage ist, das zu handeln oder nicht. Das ist auch eine Überforderung von der einzelnen Frau oder eine kleine Gruppe von Leuten. Und das gelingt nur deswegen halt, also überhaupt und relativ gut, und es gibt da halt sozusagen Fortschritte zu beobachten, weil es eben Organisierung gibt. Also weil halt wirklich die Frau ist nicht individuell sozusagen als eine Kraft da, sondern sie ist nur dann eine Kraft, wenn sie eine organisierte Kraft ist. So, das ist sozusagen das Credo, das ist der ganz große, zentrale Satz immer bei allem, was die kurische Wege macht. Also es geht eben nicht um das Individuum und das persönliche Geschick, sondern darum, dass Wissen, Erfahrung weitergegeben wird, gemeinsam organisiert wird, sich gegenseitig gestärkt wird in so einem Prozess von Kritik und Selbstkritik, damit eben alle Leute oder nicht nach Möglichkeit in die Lage versetzt werden, dieses Wissen auch zu nutzen, die Stärke der Frauenbewegung auch hinter sich zu wissen, dann nicht irgendwie individuell mit einem Problem alleine gelassen zu werden. Und das ist auf all diese, also immer wenn die Frage kommt, nicht, wie können wir das hier auch machen, ist halt eigentlich immer die Antwort so, ja, erstmal organisieren. So, und nicht nur auf sozusagen Mechanismen irgendwie hoffen oder Lösungen, einfache Lösungen hoffen. Und da gibt es dann natürlich, also auch da ist dann der Vorteil, es gibt halt auch eine kurdische Frauenbewegung, es gibt halt diese Erfahrung halt mittlerweile zum Teil auch auf Deutsch, oder zumindest Leute, die das irgendwie so ein bisschen was davon mitgekriegt haben, von denen man dann auch profitieren kann. Die dann da einbezogen werden und da helfen können.